Erster an diesem Tag wirst du sagen, Jahwe, ich danke dir. Du warst zornig, aber dein Zorn ist jetzt weg. Du hast mich getröstet. Zweiter Gott ist meine Rettung. Ich bin sicher und habe keine Angst. Jahwe gibt mir Kraft. Ich singe Lieder für ihn. Er hat mir geholfen. Dritter, ihr werdet mit Freude Wasser aus Brunnen holen. Dieses Wasser bringt euch Hilfe. Vierter, an diesem Tag werdet ihr sagen, dankt Jahwe. Ruft seinen Namen. Erzählt den Völkern, was er getan hat. Sagt, dass sein Name groß ist. Fünfter, singt für Jahwe. Er hat große Dinge getan. Das soll jeder auf der Erde wissen. Sechster, freut euch und jubelt, ihr Leute von Zion. Der heilige Gott Israels ist bei euch. Er ist sehr groß.